Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wenn ihr mit mir reden wollt, über was auch immer, ruft mich an 0800 5678 111. Wir haben heute Nacht kein bestimmtes Thema, sondern ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Was haben wir vor? Wir haben vor, wie gesagt, über eure Themen zu reden. Dann gibt es eine Postecke und wir werden nachher auch über den Hasen Cäsar sprechen. Dieses nur mal vorweg. Faxnummer sage ich euch auch noch, 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht, Jana, 20 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Jana, was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist Telefonsex. Also mittlerweile höre ich das schon, wenn jemand sagt, ja, guten Morgen oder guten Abend, mein Thema ist... Ohne das Thema zu nennen, hätte ich jetzt bei dir sagen können, Telefonsex. Warum das denn? Ich höre seine Stimme. Das echt? Ja, ich höre seine Stimme, ja. Ich mache das aber noch gar nicht so lange. Du bist aber ein Talent, vermute ich. Ein bisschen was? Ein Talent bist du. Ach, ja, ich weiß nicht, also es geht, ist schon okay. Aber das Talent geht bitte noch ein bisschen näher ans Telefon. Ja. Ist jetzt nah genug. Ja, bitte noch näher. Noch näher kann ich nicht. Ach, man kann immer noch näher. So. Jana, warum machst du, nettes, junges Mädchen, den Telefonsex? Hast du das denn nötig? Nötig. Also ich denke, nötig hat es eigentlich niemand, ja. Mhm. Ich mache das einfach, weil ich im August mein Abi machen möchte und halt neu dazugezogen bin und halt einen Job gesucht habe. So. Mhm. Und das habe ich dann halt in der Zeitung gefunden. Du hast das in der Zeitung gefunden? Ja. Wie lange machst du es denn nun schon? Anderthalb Monate, ja. Mhm. Wo machst du das denn? Wie, wo? Also hauptsächlich jetzt wo? Ich mache das in einem Center. In einem Center. Also machst du das nicht von zu Hause aus? Ich gehe mal... Nein. Von zu Hause aus, das wäre mir, glaube ich, auch, weiß ich nicht. Da brauche ich meinen Ruhepol. Da möchte ich zu Hause sein und keinen Telefonsex machen. Wohnst du bei deinen Eltern noch? Nee. Ich wohne zurzeit mit meinem Freund zusammen. Ach so, weiß der Freund davon? Ja, klar. Und der hat nichts dagegen? Nein, er findet das völlig okay. Also ich habe ja schon oft hier mit Mädels geredet, die Telefonsex von zu Hause aus machen. Ja. Ich glaube, einige Male auch von, da haben die Mädels erzählt, dass sie in irgendwelchen Agenturen arbeiten. Hm. Das ist mir nicht immer so vorstellbar. Du arbeitest in einem Center. Wie können wir uns das denken? Ja, in einem, also, sitzen da mehrere Frauen in einem Raum? Ja, wir sind immer im höchsten Fall 4 bis 5 Frauen. Mhm. Und da hat dann jeder seinen Raum. Und da werden dann die Gespräche entgegengenommen. Ach, du bist schon alleine in einem Raum? Ja, wenn ich möchte, kann ich ganz alleine sein. Ja. Ich meine, ich kann mich auch in einen Gemeinschaftsraum setzen, wenn halt nichts los ist. Dann sitzen wir da zusammen, trinken Kaffee, lachen. Mhm. Wie stelle ich mir denn so einen Einzelraum vor, in dem du dann sitzt und die... Mit einem Tisch, mit mehreren Telefonen. Mhm. Und, ist es denn da ein bisschen kuschelig, ein bisschen plüschig, ein bisschen rot? Ja, natürlich. Rotlicht? Natürlich. Also kein Rotlicht. Das nicht, aber also. Es ist da schon ziemlich gemütlich. Aber ein Kerzchen brennt nicht dabei. Ja doch, das kann ich mir natürlich auch machen. Aber es läuft kein knallharter Pornofilm zum Beispiel nebenbei. Nein. Also und wir sitzen da auch nicht und rätseln, wie die Leute sich das immer vorstellen. Weil wenn man einen Gesprächspartner hat, der ziemlich anspruchsvoll ist, da kann man nicht da nebenbei irgendwelche Sachen machen. Nee, aber es könnte ja sein, dass du jetzt von einem Pornofilm irgendwelche kreativen Ideen bekommst. Nee, da habe ich Zeitschriften. Was ist denn ein anspruchsvoller Anrufer? Wäre zum Beispiel jemand, der auf Sekt Kaviar steht, ein Sklave. Mhm. Solche Sachen sind halt sehr anspruchsvoll. Damit kannst du umgehen? Ja. Hast du denn Privaterfahrungen mit Sekt und Kaviar? Nee. Und blicken die Männer das dann nicht, dass du das nur spielst? Nein, also ich habe mich, hab mir Gespräche angehört und habe mich auch versucht, ein bisschen zu informieren. Und von daher ist das okay. Aber es gibt auch Anrufer, die ich total pervers finde und wo ich auch auflege. Welche denn zum Beispiel? Zum Beispiel Kindersex, das mache ich nicht. Das finde ich widerlich, widerwärtig. Gibt's immer wieder, ne? gibt's immer wieder. Und es gibt auch Leute, da hatte ich einen Typ, der hat mir irgendwie die Brustwarzen abgeschnitten und all solche Sachen. Und das fand ich total widerlich. Und mit dem konnte ich dann auch irgendwann nicht mehr reden, weil dann war ich auch total down und total fertig. Das ist die negative Seite, die Schattenseite von deinem Job. Ja, richtig. Was ist das Schönste für dich an diesem Job? Wenn jemand sagt Dankeschön. Wenn jemand sagt Dankeschön? Ja, weil die meisten legen einfach auf und wir wollen uns das mal ganz profan vorstellen. Ja. Du machst die Männer heiß, die spritzen ab und die legen sofort auf, ohne irgendwas zu sagen. Genau, manche sind auch nur eine Minute, 30 Sekunden am Apparat und legen auf. Und ich finde das immer wieder nett, wenn jemand sagt, ach, Dankeschön, das war so schön mit dir. Wirst du denn bei diesen Gesprächen selbst auch erregt? Nein. Nein, überhaupt nicht? Nein. Ich finde das manchmal ganz nett und ganz lieb und finde die Vorstellung manchmal auch ganz schön, aber es heißt jetzt nicht so, dass ich mir jetzt dann die Hand in die Hosen stecke. Obwohl du das ja dann den so vorgibst zu tun, ne? Ja. Das ist dann eine Schauspielerei, es ist eine Rolle, ne? In die ich verkaufe halt irgendwie eine Vorstellung. Mhm. Ja? Ich helfe den Leuten einfach nur, dass sie sich irgendwie schön befriedigen können. Du wohnst mit deinem Freund zusammen, sagst du? Ja. Und der hat überhaupt nichts dagegen? Nein, das finde ich völlig okay. Völlig okay. Ist er jetzt da, dein Freund, zufällig? Ja. Ist er da? Ja. Jetzt in dem Raum auch? Ja, der sitzt direkt neben mir. Dann frag ihn doch mal bitte, ob er mal eben ans Telefon kommen kann. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Ja, hallo Domian. Hi, wer bist du? Wie heißt du? Ich bin der Michael. Michael. Michael, ist das wirklich alles so locker für dich? Steckst du das so weg, dass Jana Telefonsexerin ist? Ja, das ist so locker, weil wir haben auch eine Zeit lang mal so auf so Datinglines angerufen. Mhm. Haben uns halt so ein bisschen so ein Spaß gemacht, was eigentlich auch nicht so nett ist. Wir haben halt mit den Leuten gesprochen und wir haben das auch nicht so ernst genommen und nicht so eng gesehen. Und irgendwie ist das jetzt so, dass Jana macht das halt und ich finde das völlig in Ordnung, weil das ist am Telefon, da sieht sie keiner, was eigentlich sehr schade im Prinzip ist, weil sie auch eigentlich ziemlich hübsch ist dafür, weil man muss ja mal so sehen, also meistens hat man ja die Vorstellung, dass da irgendwie so nicht so attraktive Frauen halt sitzen und da irgendwie stricken oder so, aber also die Frauen, die ich da schon gesehen habe von da, wo sie arbeitet, die sehen alle ganz nett eigentlich. Also Jana könnte sich auch gut sehen lassen. Ja. Aber da ist wirklich kein Funke von Eifersucht oder von Abscheu deinerseits, dass wenn sie da von der Schicht kommt, dass du dir vorstellst, jetzt hat sie so und so viele Männer abgefertigt und kommt jetzt zu mir in mein Bett. Nee, das Einzige, was nur ist, ist halt, das finde ich auch ein bisschen eklig, dann wenn halt so eklige Leute anrufen und wie sie schon gesagt hat, halt so ihre Perversion da ausleben und das ist halt bedenklich, weil man weiß ja nie, ob die das jetzt auch wirklich so in ihrem Leben dann machen und so. Und da muss man sich schon sorgen, aber so eifersüchtig eigentlich nö. Also es hat eure Beziehung definitiv, ich lache jetzt gerade, weil ich definitiv sage, ich werde euch da gleich was zu sagen, definitiv nicht geschadet. Nö, würde ich nicht sagen. Überhaupt nicht. Könntest du dir das auch vorstellen, dass du das irgendwann mal machen würdest? Ja, ich möchte das demnächst auch machen. Du möchtest es auch machen? Ja. Möchtest du Frauen bedienen oder Männer? Nee, also Frauen gibt es ja weniger, das wird dann wohl weitestgehend männliches. Obwohl du nicht schwul bist? Nee, und überhaupt nicht. Auch nicht die Geist, total hetero. Und du wirst dich dann irgendwie da reindenken können? Ja, das ist, also ich habe damit nicht so Probleme, also mich so da, also ich habe da auch schon mal zugehört bei so einem Gespräch. Ja. Und es ist wahrscheinlich immer dasselbe, es ist wirklich wie eine Fiktion, eine Rolle, ne? Ja, genau. Michael, danke dir und gib mir nochmal kurz Jana, bitte. Ja, okay, tschüss. Tschüss. Ja, hallo. Im August machst du dein Abitur, hast du gesagt. Ja. Wissen das deine Mitschülerinnen oder gar der Lehrer, der Direktor, die Lehrer? Nein, also ich bin ja auf der Schule noch nicht. Ich mache das auf der Abendschule mit Abitur. Na gut, da gibt es ja auch Lehrer, ne? Stell dir mal vor, dein Klassenlehrer ruft dich da mal an. Ja, dann soll er anrufen, wenn er das denn gerne möchte. Bitte. Wie spaßig. Wie viel verdienst du da pro Monat oder pro Woche? Ja, also das ist total unterschiedlich, also weil man ja auch nie weiß, wie viele Leute anrufen, aber so 1-2, 1-3 ist das Minimum. In der Woche? Im Monat. Im Monat. Das ist ja auch nicht so viel dann, ne? Nein, das ist ja auch völlig okay. Und wie viele Stunden arbeitest du dafür? Ich arbeite 5-mal die Woche 8 Stunden. 5-mal die Woche 8 Stunden? Mhm. Und dann nur 1200 Mark im Monat? Ja, das ist so das, was ich anrechnen kann. Natürlich habe ich manchmal auch 2, 5, 3. Ach so. Das ist also halt total verschieden, weil man halt auch Tage hat, wo keine Leute anrufen. Dir macht es Spaß und ich merke schon, wenn du mit dem Michael zusammen bleibst, werdet ihr vielleicht ganz geschäftstüchtig und macht irgendwann eine eigene Agentur auf oder so. Wer weiß. Jana. Ja, klar, ne? Kann sein. Jana verschlägt die Sprache. Herzlichen Dank. Ja, bitte. Ne, ich bedanke mich jetzt auch bei dir und freue mich, dass ich mit dir gesprochen habe. Ja, gut. Alles Gute. Ja, dir auch. Okay, tschüss. Tschüss. 0800 5678 111, das ist die heiße Nummer, mittels derer ihr hier zu mir kommt, kostenfrei sogar, 0800 5678 111. Ich muss euch mal sagen, warum ich gerade gelacht habe mit dem Wort definitiv. Ich wollte ja eine Postecke machen, jetzt lese ich euch mal diesen einen Brief schon mal vor, der auch in der Postecke drin ist, nämlich ein Brief von Dieter Z. aus Nienburg. Der schreibt: Sehr geehrter Herr Domian, ich habe mich sehr darüber gefreut, als Sie vor einiger Zeit verkündeten, Sie hielten nichts vom Gebrauch von Anglizismen. Umso mehr erstaunt es mich, dass Sie immer und öfter das dämliche Wort definitiv benutzen. Lieber Herr Dieter Z. Definitiv kommt aus dem Lateinischen und ist nicht unter Anglizismen einzuordnen. Nichtsdestotrotz muss man das aber auch nicht so oft verwenden, da gebe ich Ihnen schon recht. Suleiman ist jetzt dran. Stimmt das? Suleiman? Ja, hallo Domian. Ist das richtig ausgesprochen? Ja, aber Sie können mich auch Suli nennen. Suli, aber du kannst mich auch du nennen. Dann ist okay. Suli, ja. Um was geht's denn? 20 Jahre bist du. Ja, es geht darum, dass ich mit meiner Freundin 4 Jahre zusammen bin. Schon? Ja. Ja, lange Zeit, ne? Von 16 bis 20? Ja, ist eine lange Zeit. Mhm. Und das Problem ist, letzten Mittwoch war das, da habe ich mit meinem Freund Basketball gespielt. Mhm. Und wir sind danach in die Dusche gegangen, um zu duschen, weil wir so viel geschwitzt haben. Und wir kamen uns näher. Du und dein Freund? Ja. Dein bester Freund? Ja, mein bester Freund. Wie lange bist du mit dem befreundet? Seit einem Jahr. Seit einem Jahr? Also noch nicht so lange. Bist du mit der Freundin länger zusammen? Ja. So, was sagt uns denn, was bedeutet näher kommen? Ja, wir haben uns gegenseitig gestreichelt. Mhm. Und ja, wie soll ich dann sagen, danach haben wir eben es gemacht. In der Dusche? In der Dusche, ja. Und da waren keine anderen Leute? Nee, wir haben nur zu zweit, also wir hatten 2 Stunden in der Schule und dann haben wir das dann eben zusammen gemacht. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich mich fühlen soll, ob ich jetzt zu meiner Freundin eher hingezogen bin oder ob ich schwul bin. Sag doch einfach mal, wie du dich fühlst nach diesem Vorfall, Aktion. Ich fühl mich eher zu meinem Freund hingezogen, weil ich weiß nicht, das war ein sehr schönes Erlebnis mit ihm. Mhm. Hast du denn danach keine Gewissenskonflikte gehabt? Hast du dich nicht ein bisschen vor dir selbst auch gewundert oder gar geekelt? Ja, schon, weil ich habe damit eigentlich nie gerechnet, dass ich schwul sein würde, weil ich habe so eine lange Beziehung und nie daran gedacht. Mhm. Und ich habe natürlich Gewissensbisse gegen meine Freundin, weil sie weiß es nicht. Mhm. Und du hast dererlei Vorstellungen vorher noch nie gehabt, überhaupt nicht gehabt? Nee, überhaupt nicht. Und mit meinen Freunden kann ich ja leider nicht reden, weil die eben ein bisschen abgeneigt sind gegenüber Schwulen. Mhm. Deine Freunde? Ja, meine Freunde, ja. Mhm. Und deswegen dachte ich dann, dass du mir vielleicht helfen kannst. Mhm. Du bist, also wenn ich jetzt mal den Namen interpretiere, ja? Kommst du aus der Türkei? Ja. Oder sind die Eltern aus der Türkei zumindest? Nee, alles türkisch. Türkisch, ja. Mhm. Ja. Nun weiß ich ja, dass es gerade bei türkischen Menschen, bei der Vielzahl, was das Thema Homosexualität angeht, noch viel ärgere Bedenken gibt als in deutschen Kreisen. Ja. Deswegen wundert es mich, dass du das so locker hinnimmst. Du hast es mal mit deinem Freund gemacht und sagst, ich liebe eigentlich den Freund mehr. Ja. Das erstaunt mich. Dass du nicht mehr grübelst und denkst, mein Gott, was habe ich da gemacht und wie soll es weitergehen? Und das ist leider einfach so passiert. Ich kann das ja auch nicht rückgängig machen, leider. Mhm. Ich wünschte, ich könnte es irgendwie rückgängig machen. Also, was wäre denn was? Ich möchte ja auch meine Freundin nicht verlassen, sondern... Mhm. Aber ich komme mit dieser Situation nicht klar, weil meine Eltern wollen natürlich, dass ich eben ein Mädchen heirate. Mhm. Und keinen Jungen, ne? Nee. Was würden die da sagen, wenn, nehmen wir mal den Fall an, du würdest dich irgendwie schwul entwickeln, was würden die denn dann sagen? Also ich glaube, die würden damit auf keinen Fall klarkommen. Ich bin mir sicher, dass sie mir den Hals umsehen würden. Mhm. Oder so. Mhm. Nun ist man ja von einem Mal Sex mit einem Jungen noch nicht schwul, ne? Ja. Also das ist ja nur auch Unsinn. Das ist jetzt mal passiert und es war ganz schön. Wie würdest du denn deine Gefühle für diesen Freund beschreiben, abgesehen von dem Sex, den ihr hattet miteinander? Also ich mag meinen Freund total. Also wir sind durch dick und dünn gegangen in diesem einen Jahr, wo ich ihn kenne. Und ja, und als das passiert ist, weiß nicht, dann habe ich ihn nicht mehr gemocht, sondern mehr geliebt. Wie würdest du das Gefühl zu deiner Freundin zurzeit beschreiben, nach diesen 4 Jahren, die ihr zusammen wart? Ja, es war eine wunderschöne Zeit. Es ist auch noch eine wunderschöne Zeit. Wir hatten gute Zeiten und schlechte Zeiten. So ist es nicht. Aber ich weiß nicht, es ist jetzt neu für mich und ich liebe ihn, meinen Freund, mehr als meine Freundin. So würdest du es jetzt schon sagen? Ja. Ja. Das ist ja noch alles recht frisch, ne? Ja. Dieses Erlebnis. Deswegen wollte ich eigentlich dir gerade vorschlagen, noch ein bisschen Zeit vergehen zu lassen, um für dich selbst zu sehen und dich zu beobachten, was sich wie in dir entwickelt und wie auch die Beziehung zu dem Freund sich verändert jetzt, nachdem ihr nun auch Sex gehabt habt. Aber du sagst es ja schon sehr entschieden, dass du deinen Freund mehr liebst als deine Freundin. Wenn dieses so sich weiter abzeichnet, Suli, ja, dann finde ich die richtigste Lösung, dich auf jeden Fall erstmal von der Freundin zu trennen. Demnächst, vielleicht nicht gleich heute und nicht gleich morgen. Ja klar, weil ich hätte auch dazu keine Lust, dass ich eine Dreierbeziehung führe. Weil das finde ich dann auch nicht gerecht gegenüber meiner Freundin. Nein, es ist ihr gegenüber überhaupt nicht gerecht. Aber wenn du deiner Gefühle so sicher bist und du merkst, dass du wirklich mehr zu deinem Freund tendierst, dann würde ich schon sagen, du solltest die Beziehung zu dem Mädchen beenden. Wenn es auch schwerfällt und 4 Jahre sind, wie ich gerade am Anfang auch schon sagte, eine lange Zeit. Ja. Was sagt denn dein Freund überhaupt zu der Sache? Also mit ihm konnte ich leider überhaupt noch gar nicht reden, weil er ist ganz komisch gegenüber mir nach dieser Situation. Ich weiß ja auch nicht, ob er das natürlich will. Ob das jetzt vielleicht für ihn, ich weiß nicht, so... Wie soll ich das beschreiben? Vielleicht wollte er es gar nicht. Also, dass vielleicht einfach passiert ist. Vielleicht gehen in ihm ganz andere Dinge vor als in dir im Moment. Ja, das meine ich ja. Und wenn er das dann gar nicht will und ich mache mit meiner Freundin Schluss und es ist dann gar nichts mit ihm, dann weiß ich auch nicht. Oder dann stehe ich ja wieder so gesehen mit leeren Händen. Also deswegen finde ich ganz wichtig, Suli, dass du erst mal mit deinem Freund redest. Das muss ja nur unter guten Freunden möglich sein, dass man über so etwas Gravierendes auch spricht. Der soll mal sagen, wie er sich gefühlt hat und er soll dir sagen, welche Empfindungen er dir gegenüber hat, bevor du dann auch Konsequenzen ziehst. Ja. Aber selbst wenn das jetzt mit diesem Freund nicht klappt, hast du vielleicht eine Erkenntnis gewonnen, nämlich, dass du auch auf Männer stehst. Ja, aber ich darf ja eigentlich so gesehen nicht auf Männer stehen, weil meine Eltern und meine Religion erlaubt es mir ja nicht. Ja, da haben wir nämlich genau das Problem, ne? Es kann dann durchaus passieren, dass auch demnächst ein anderer Mann kommt, den du attraktiv findest, interessant findest. Ja. Aber klär das jetzt erstmal mit dem Freund und horch mal noch ein bisschen so in dich rein, was so gebacken ist. Zum Beispiel beobachte dich mal, ob du auf der Straße auch Jungs manchmal nachguckst oder ob du nur Mädels immer nachguckst. Ja, war das jetzt eine Frage oder soll ich das machen? Du sollst das nicht machen. Ich frag dich, wie ist das denn bisher so gewesen? Also eigentlich immer nach Mädchen, normalerweise. Ja. Aber so seitdem es letztens passiert ist, da gucke ich schon nach, ob bei Sport zum Beispiel ein gut gebauter Junge dabei ist. Ja, siehst du, so fängt es immer an. Das sind die Anfänge. Jetzt red erstmal mit deinem Freund. Ja. Und dann muss man weiter gucken. Vielleicht meldest du dich bei mir nochmal. Ja. Ich werde mir das schon merken. Suliman ist ein ungewöhnlicher Name, ist nicht so oft bei mir hier. Ja, okay. Okay, viel Glück. Ja, darf ich noch jemanden grüßen, vielleicht ganz kurz? Ja, lieber nicht. Sonst haben wir eine Großsendung. Ja, ich habe gestern schon so viele Grüße durchgehen lassen. Okay. Okay, tschüss, Julian. Ja, tschüss. Tschüss. Alexander, 23 Jahre alt. Schon gemorgen. Ja, hallo, Domian. Alexander, morgen. Du hast angerufen. Ich hoffe, du hörst mich. Total gut. Ja, auch Mobilfunknetz. Auch Mobilfunk. So sehr geliebtes. Ja. Ja, meistens sind die Leitungen wirklich sehr schlecht über Mobilfunk. Ja, aber bei mir geht es. Okay. Dein Thema. Ich möchte vorher eben was sagen. Ich bin bis vor 1,5 Jahren ein bisschen straffällig aufgefallen durch Eigentumsdelikte und bin dazu verurteilt worden zu einer Haftstrafe auf Bewährung. Mhm. Eigentumsdelikte klingt immer so schön harmlos, ne? Das heißt, du hast geklaut. Ja. Was hast du denn geklaut? noch Lebensmittel und so weiter. Also ich bin damals vor 2 Jahren ziemlich tief gefallen und dann hat man Sozialhilfe teilweise nicht gekriegt und dann hat man also wirklich nur fürs Essen oder so weiter. Also bis vor 1,5 Jahren bist du aufgefallen? Ja. So, und dann hatte ich einen Prozess, habe dafür 6 Monate auf 3 Jahre Bewährung gekriegt, die auch bis September 2001 geht. So, und ja, das soll nicht das Hauptthema sein. Ich rufe aufgrund des CDU-Parteispendenskandals an. Aha. So. Und ich weiß nicht, wie du die Geschehnisse mitgekriegt hast bei der CDU, was da jetzt gestern mit dem Herrn Schäuble passiert ist. Ich glaube, wir kriegen es alle sehr präzise mit, ne? Weil die Nachrichten ja nun Tag für Tag voll von diesen Meldungen sind. Und ich habe davon so einen dicken Hals, weil ich weiß, wie es uns kleinen Leuten geht. Die machen irgendwie nur was Falsches, kommen vor einen Richter und werden verurteilt. Und die großen Bonzen, die kriegen gar nichts drüber irgendwie so. Die ziehen sich aus einer Affäre, in denen sie aus der Partei austreten. Und das war's dann irgendwie so, ne? Noch sind ein paar Schulden, ein paar Millionen, diese 41 Millionen, was da jetzt am Dienstag rübergekommen ist. Und das war's dann, ne? Das muss die CDU jetzt zahlen, genau. Ja. Ja. Was der Thierse da am Montag da in dieser Sitzung da. Es ist ja witzig, heute bringt ihr mich immer auf die Stichworte für meine Postecke. Du entschuldigst mal eben, dass ich mal eben kurz ein Fax vorlese. Kleiner meine Postecke jetzt mal. Hier schreibt mir nämlich der Stefan aus Mannheim. Lieber Domian, würdest du jetzt für die CDU spenden, damit sie ihre Schulden begleichen kann? Fragt der Stefan. Und ich sage natürlich eindeutig nein, weil die CDU für mich auch nicht spenden würde, wenn ich mal sehr in Bredouille käme. Ja. Ne? Alexander, wahrscheinlich auch deine Meinung, ne? Ja, natürlich. Ja. Nur, so, jetzt nur, will ich... Also guck mal, wenn unser eins irgendwie vor Gericht oder so, ja, wenn der zum Beispiel nicht irgendwelche Namen nennt oder so, ne? Er kommt in Beugehaft und der Kohl, der hat es nicht nötig, da irgendwelche Spendernamen, sagt geheim, ich habe denen das versprochen, das war's dann, der tritt aus und ist von der Bildröhre weg. Da hab ich kein Verständnis dafür. Also es ist wirklich ausgesprochen skandalös, wenn ich mir es mit Herrn Kanter zum Beispiel angucke, ne, unserem ehemaligen Innenminister. Ja. Die kriegen ja sogar noch ihre vollen Pensionen und die kriegen Übergangsgelder. Die gerechte Strafe wäre, dass die radikal ihre Pensionen gekürzt bekommen und sich gerichtlich für all das zu verantworten haben, was sie angerichtet haben. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Glaube ich nicht. Also das ist meine Meinung. Also, die ganzen Leute außer von der ehemaligen DDR, von der Stasi, den Krenz und so weiter, die haben sowohl alle vors Gericht gekriegt. Aber ich glaube nicht, dass die CDU da noch irgendwelche, wenn jetzt diese neuen... wir wollen mal die mal nicht so jetzt da hochheben. Ich finde, dass der Krenz auch verdammt gut weggekommen ist, ne? Ja, aber ich glaube nicht, dass es bei der CDU auch genauso gehandhabt wird. Wollen wir mal hoffen. Das ist das Traurige daran. Bisher läuft es... Leben, wo diese Leute diesen Einfluss hatten. Der Schäuble, der ist jetzt weg, der hat vielleicht in der Partei noch was zu sagen, aber dem wird da nichts mehr groß passieren. Und das ist das, was... Ja, nur mal langsam. Wollen wir nicht zu schwarz malen. Im Moment läuft das ja alles auf Hochtouren. Ja, ja. Und es ist ja auch ein Zeichen von Demokratie, wir wollen es ja mal ein bisschen positiv sehen, dass es eben alles hochgekocht wird und dass es alles jetzt auf dem Tisch liegt, dass es in der öffentlichen Diskussion ist und ein großer Druck entsteht auf die Entscheidungsträger, dass vielleicht doch eine entsprechende oder eine angemessene Strafe auf die niederprasselt. Wollen wir das mal hoffen? Ne? Wollen wir nicht diesen Staat jetzt zu sehr jetzt schwarz anmalen, nur weil das passiert ist? Das ist schlimm, aber das ist auch noch keine Katastrophe für das Land. Das war auch noch nicht alles. Das ist meine Meinung. Da kommt garantiert noch was raus. Also da werden noch ganz andere Leute zur Öffentlichkeit kommen. Also. Nun weigert sich unser ehemaliger Bundeskanzler ja, die ein oder anderen Namen zu nennen. Er sagt, er hat sein Ehrenwort gegeben. Ja. Das ist so, als wenn zwei einen Bankraub vollzogen haben. Der eine wird geschnappt, der andere hat das Geld vergraben. Ja. Und der geschnappt wurde, sagt, nein, ich gebe mein Ehrenwort, ich kann nicht sagen, wo das Geld vergraben ist. Das ist an sich ein ehrenwerter Bürger. Ne? Dann wird es auch viel schlimmer. Was meinst du denn, was man mit ihm tun sollte, wie man sich da verhalten sollte? Ich würde vorschlagen, dass man einen normalen Prozess durchführt, wie bei jedem anderen Menschen auch. Dass der seine gerechte Strafe, nur das sind so viele Leute, die in der CDU verantwortlich sind, die davon gewusst haben. Es ist ja nicht nur der Kohl oder der Schäuble, das sind ja auch noch mehrere Leute. Aber das wäre dann ja eine ganze Gruppe, die man da vorstellen könnte. Das wird wohl auch so kommen. Also Stichwort Beugehaft finde ich zum Beispiel gar nicht mal so übel, auch wenn es sich um einen ehemaligen Bundeskanzler handelt. Warum nicht? Auf der anderen Seite bin ich aber schon optimistisch. Die versuchen ja jetzt bei der CDU einen Neuanfang. Ja. Und mich beeindruckt eine Person bei der CDU ausgesprochen. Und wenn diese Person Vorsitzende der CDU würde, hätte ich auch wieder Vertrauen in diese Partei. Nämlich, das ist Angela Merkel. Ich glaube, dass diese Frau, die hat überhaupt keinen Dreck am Stecken und dass die sehr ehrenwert sich verhält. Also mich beeindruckt es. Naja, also ich habe sie jetzt die Tage, sie hat ja auch in der Pressekonferenz am Montag da um 14 Uhr, als sie von der CDU das immer eingeräumt hat, ich kenne diese Frau nicht groß. Also ich kriege auch nur das, was ich über die Medien, was ich über das Fernsehen oder über das Radio eingeschrieben bekomme. Also, wie ist damit zugeknallt? Das ist heute ganz normal. Wenn es die richtige Frau ist, okay, sollen sie es probieren. Meine Stimme kriegen sie nicht mehr. Das heißt, dafür haben sie... Du warst zu viel Dreck am Stecken. Du warst CDU-Wähler? Ich habe es, also mit 23 durfte ich jetzt zweimal wählen. Ich habe es das erste Mal. Und nachdem ich das dann so alles mitgekriegt habe, habe ich bei der letzten Wahl dann wirklich die Roten. Also ich habe dem Schröder meine Stimme als Kanzler gegeben. Und na gut. Deswegen ich auch so ein bisschen damit. Also, das war Volkes Stimme zum Thema Parteienspenden. Ich glaube, dass du im Namen vieler Menschen da sprichst im Moment. Aber wir wollen auch nicht zu pauschal urteilen und jetzt nicht gleich sagen, wir leben in einem scheiß Staat oder so. Das wird die Demokratie schon verkraften. Ich hoffe in dem Punkt nur auf eine gerechte Strafe. Das hoffe ich auch. Eventuell irgendwelche Gerichte aussprechen. Ich meine, du sagst selber immer, diese Strafen, die die Gerichte aussprechen für alle Straftaten, die es gibt, sind zu niedrig. Also wir hoffen auf harte Strafen, alle gemeinsam. Alexander, danke für deine Meinungsäußerung. Ich wollte eine Frage fragen. Nee, jetzt haben wir... Die Frage, wann dein nächstes Buch raus? Achso, das ist noch gar nicht richtig geplant, kann ich dir nicht sagen. Das muss aber kommen, da warten wir schon drauf. Na prima. Okay? Tschüss, Alexander. Ich danke dir. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt ist der große Moment gekommen. Ich begrüße ganz herzlich Sonja. Und Sonja ist 25 Jahre alt. Hallo. Hallo, Sonja. Sonja, wir beide haben uns ja vorige Woche schon unterhalten. Ja. Und unser Gespräch hat hohe Wellen geschlagen. Ja, also... Wir beide haben uns... Es ist so ein bisschen lustig, aber für dich ist es gar nicht lustig. Wir beide haben uns über den Hasen Cäsar unterhalten. Ja, ich sitze hier, bin schweißgebadet, ja. Hör mal, nun waren nicht alle Menschen, die heute Nacht eingeschaltet haben, letztens auch dabei. Mhm. Wir fassen noch mal kurz zusammen. Ja, also ich habe, seitdem ich denken kann, seitdem ich das erstmal gesehen habe, panische Angst vor dem Vieh. Ich weiß ja, dass er mir nichts tun kann. Vor der Puppe Hase Cäsar, ne? Ich habe auch, wenn ich den Namen höre, da schlägt mein Puls schlägt da hoch. Und das ganze Gespräch war so ein bisschen, ich habe immer so ein bisschen gelacht und geschmunzelt, ne? Weil im ersten Mal kann man das ja gar nicht ernst nehmen. Das ist ja auch lustig für normalen Menschen, denkt sich auch die Tat einen an der Klatsche. Ja. Ja. Aber irgendwie ist es ja schon sehr ernst zu nehmen. Und du kannst es ja überaupt nicht erklären, ne? Was da los ist. Und wir beide sind ja letztens so verblieben, dass wir versuchen, eine Konfrontationstherapie hier in der Sendung zu machen. Mhm. Und du hast ja gesagt, okay, ich lasse mich auf so ein Experiment ein. Ja. Ne? Und dann, dein Wort steht jetzt auch noch im Moment. Ja, klar, ich hab's gesagt, dann mache ich das auch. Gut. Also wir haben nämlich jetzt was für dich vorbereitet. Du bleibst jetzt am Telefon, hältst den Hörer fest in der Hand und guck dir mal an, was wir vorbereitet haben. Okay. Wenn ich aus dem Fenster rausgucke, werde ich traurig. Ich finde Winter doof. Doof finde ich den. Schnupfen, Grippe. Immer so lange dunkel. Und Rodeln bekommt mir auch nicht. Hasen mögen nämlich keinen Schnee, bis auf die paar Schneehasen. Wenn man da rausguckt, wird man ganz elegisch. Elegisch, das ist wie traurig, langsam und doof. So alles, alles auf einmal. Das heißt elegisch. Sonja? Ja? Du hast das gesehen jetzt, ne? Mhm. Wir haben dich so schwer atmen gehört. Ja. Beschreib doch mal, was jetzt genau gerade in dir vorgegangen ist. Überall am Zittern. Aber du hast ihn geguckt, ne? Ich hab ihn gesehen. Ja. Wie irre. Ich hab gesehen, ja. Zittern, was noch? Angst auch? Angst, tierische Angst. Kannst du die Angst ein bisschen näher beschreiben? Ich hab... Ja, wie soll ich beschreiben? Die Angst vor der Stimme, die ist da, vor dem Vieh, die Arme, der Bauch, alles ist... Ich kann nicht sagen, eigentlich sieht das hier ganz harmlos aus. Ja, wobei, es ist ja eigentlich auch so für uns normale Menschen, die nicht so eine Phobie haben, sehr lustig, ne? Als ich vorhin zum ersten Mal da mal reingeguckt habe in diesen Mitschnitt, das ist über 30 Jahre her, was wir da gerade gezeigt haben, haben wir doch alle sehr geschmunzelt, weil es so putzig irgendwo ist. Du kannst es überhaupt nicht putzig finden, ne? Nein, überhaupt nicht. Ist es denn mehr die Stimme? Oder ist es mehr so diese Puppe, diese Figur? Die Stimme auf, weil die so hoch ist und wieder mit den Ohren wackelt und ich kann es, es ist einfach alles. Aber immerhin, was ja schon bemerkenswert ist, du hast jetzt nicht den Hörer weggeschmissen und hast nicht aufgelegt. Nee, ich habe meine Katze ja fest im Arm. Ich habe sie gedrückt und habe hingeguckt. Und du hast hingeguckt, ne? Ja. Frage, Vorschlag. Wir wollen jetzt ein bisschen auch jetzt was erreichen. Ne? Es ist ja ein kleines Spiel, aber auch ein Experiment, was vielleicht eine Wirkung, auch eine positive Wirkung haben soll auf dich. Ja. Ich würde dir gerne vorschlagen, dass wir diesen kleinen Ausschnitt, den wir gerade gesehen haben, dass wir uns den nochmal angucken. Okay. Und dann erzählst du, vielleicht geht es ja schon ein bisschen besser. Ja? Okay. Wir gucken ihn nochmal an. Okay. Wenn ich aus dem Fenster rausgucke, werde ich traurig. Ich finde Winter doof. Doof finde ich den. Schnupfen, Grippe, immer so lange dunkel. Und Rodeln bekommt mir auch nicht. Hasen mögen nämlich keinen Schnee, bis auf die paar Schneehasen. Wenn man da rausguckt, wird man ganz elegisch. Elegisch, das ist wie traurig, langsam und doof, so alles auf einmal. Das heißt elegisch. Sonja, wenn ich jetzt genau zugehört habe, hast du weniger heftig geatmet. Ja, es ging ein bisschen besser. Siehst du? Es hat eine Wirkung, ne? Ich könnte mir vorstellen, wenn wir jetzt die ganze Nacht hier Hase Cäsar vorspielen würden, wäre die Phobie vielleicht vorbei. Ja, es ging ein bisschen besser. Ein bisschen besser. Jetzt nochmal ganz im Ernst. Man ist ja hin und her gerissen zwischen Schmunzeln und sehr ernst darüber nachzudenken. Du hast überhaupt gar keinen blassen Schimmer, wie das begründet sein kann, ne? Ja, ich habe keine Ahnung. Hast du irgendeine ernste Assoziation damit auch? Ja, also ich muss auch jeden Tag dran denken. Ich kann im Dunkeln nicht über die Straße laufen. An manchen Tagen, weil ich Angst habe, ich konnte jetzt da hervorspringen. Ich weiß, dass er mir nichts tut, dass das eine Handpuppe ist. Achso, du hast sogar, wenn du jetzt in deinem jetzigen Alter mit 25 nachts durch die Straßen gehst, hast du Angst, dass der Hase Cäsar irgendwo um die Ecke gucken könnte und irgendwas sagen. Ist ja sehr abgefahren, ne? Ja, ich weiß. Du hast ja auch noch nie mit einem Psychologen darüber geredet, ne? Ich hatte mal mit einem darüber gesprochen, nur der konnte sich da auch nichts... Der kannte den auch nicht. Was ist das denn für ein Psychologe, der den Hasen Cäsar nicht kennt? Ich weiß es nicht. Alle kennen doch den Hasen Cäsar. Also, Sonja, pass auf. Ich würde gerne, dass du gleich mit meiner Psychologin nochmal redest. Ne? Also, dieses ist ja schon mal ganz gut gelungen. Mein Kompliment, du hast dich auf das Experiment eingelassen. Ich danke euch auch sehr dafür, dass das gemacht hat. Ja, und beim zweiten Mal ist es schon ein bisschen besser gelaufen. Und wenn es wirklich, wenn es nicht irgendwie einfach nur so eine Schrulle ist oder so eine skurrile Phobie, wenn es wirklich tiefe Ursachen hat, kannst du jetzt mit der Elke gleich nochmal drüber reden. Von dir verabschiede ich mich jetzt. Du legst auf und die Elke ruft dich nochmal an. Okay, danke schön. Ja, Sonja, mach's gut. Und zum Abschied, wenn du willst, wir spielen jetzt anstelle der normalen Domian-Pause nochmal ein bisschen Hase Cäsar ein. Wenn du es dir angucken willst, kannst du es dir angucken. Vielleicht ist es beim dritten Mal noch viel weniger schlimm. Muss ich den Hörer dann auflegen? Ne? Du musst den Hörer aber schon mal auflegen, ja. Okay, danke schön. Tschüss. Echt toll. Ja, tschüss. Und hier ist nochmal der Hase Cäsar. Tschüss. Der Telefon steht schon da. Gut, danke. Also, Wir hören jetzt als nächstes Nina Lizell und sie singt für euch Ananas und es tanzt dazu das. Wie heißt denn euer Ballett? Cäsarburger Fernsehballett. Ja, es tanzt dazu das Cäsarburger Fernsehballett mit den beiden Tänzern Chris und Anno. Bitteschön. Mal einstellen. Ananas, Ananas, Ananas, Ananas, Ananas, schönes Ballett. Und jetzt hin und her. In drei Richtung. Ananas, schönes Ballett. Der Hase Cäsar war das. Ich kannte dieses Lied Ananas nicht mehr. Eigentlich bin ich ganz gut bewandert, so in Sachen Schlager und deutsche Musik, 60er, 70er, ja, aber Ananas kannte ich nur wirklich nicht. Hase Cäsar ist wunderbar und meine ganze Kindheit kam gerade wieder hoch, als ich diese Bilder gesehen habe. Der Hase Cäsar mit Bill Ramsey oder mit Chris Howland, den anderen Mann kannte ich gar nicht mehr, der gerade auch zu sehen war. Der Hase Cäsar bei Domian. Jetzt kommt Thomas und Thomas ist 19 Jahre alt. Thomas. Hallo Domian. Kennst du den Hase Cäsar noch? Nee, ich eigentlich nicht. Du nicht mehr, du bist da zu jung für. Nur ja, kann sein. Wir Alten kennen den. Ja. So, jetzt zu dir und deinem Thema. Also das ist so, ich bin ziemlich jung Vater geworden. Ja. Mit 16 Jahren. Mhm. Und hab mich dann damals von meiner damaligen Freundin getrennt. Also die Mutter von der Tochter. Mhm. Und habe jetzt seit einem Jahr eine feste Beziehung. Mhm. Und also ich konnte eigentlich die Mutter von der Tochter nie so richtig vergessen. Und jetzt vor kurzem ist dabei halt rausgekommen, dass sie wieder zu mir zurück möchte. Und jetzt bin ich halt so ziemlich, ja, die Entscheidung halt, ob ich bei meiner Freundin bleibe oder ob ich mich für die... Mhm. Also du bist im Moment in einer neuen festen Beziehung. Aber hast die Mutter deines Kindes, von der du dich aber damals vor 3 Jahren getrennt hast, letztendlich nicht vergessen. Und jetzt will sie wieder zu dir zurück, die Mutter deines Kindes. Genau. Und du weißt nicht, was du machen sollst. Nee, weil ich mag beide unheimlich und es fällt mir halt auch unheimlich schwer, da einfach so eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Wo lebt das Kind? Das Kind lebt bei der Mutter. Hast du denn immer in der Zeit so regelmäßigen Kontakt zu der Mutter gehabt? Nein, also da hat sie auch was dagegen gehabt, auch mit dem Kind. Zu dem Kind gehabt, meinte ich. Mhm. Ja, also da hat sie auch was dagegen gehabt. Mittlerweile ist es so, sie kommt jetzt damit auch besser klar, sie kann jetzt wieder mit mir reden und sie ist halt, wie gesagt, sie möchte unbedingt wieder mit mir zusammen sein. Mhm. Und das Problem ist halt, meine derzeitige Freundin, ich meine, ich liebe die auch, so ist es ja nicht und ich kann halt nicht einfach mich für irgendeine entscheiden, das fällt mir halt ziemlich schwer. Nur letztendlich wird es darauf hinauslaufen. Ja, das ist mir schon klar. Wie hat sie denn, die Mutter deines Kindes, wie hat sie sich denn jetzt bei dir wieder geöffnet und so bemerkbar gemacht? Es war so, also sie hat bei mir mal angerufen auf der Arbeit, sie hat rausgefunden, wo ich gearbeitet habe und hat dort angerufen und dann habe ich sie zurückgerufen. Dann haben wir erstmal ewig lang telefoniert und ja, dann kam halt dabei raus, dass wir uns mal getroffen haben. Mhm. Und es ist so, ich sehe also meine Freundin nur am Wochenende, weil die auch 300 Kilometer von mir weg wohnt. Mhm. Und unter der Woche konnte ich mich dann halt mit ihr treffen und habe mich dann auch ziemlich viel mit ihr unterhalten, auch ausgesprochen und so. Mhm. Und sie hat mir halt da sozusagen ihre Liebe, die sie immer noch für mich empfindet, nochmal gestanden. Was war denn damals das Hauptproblem eigentlich, dass ihr euch getrennt habt? Mein Vater, kann man sagen. Ach, dein Vater, nicht du selbst? Nee, eigentlich, ich habe also unter Druck, kann man sagen, Schluss gemacht. Mhm. Mhm. Weil mein Vater hat ihre Eltern angezeigt damals, wegen Kindesmisshandlung und so, was total das Schwachsinn war. Mhm. Und dadurch hatten ihre Eltern dann auch was gegen mich und dann war das sowieso eigentlich... Also lag es nicht an euch und euren Problemen, sondern an Außeneinwirkungen von Seiten der Eltern. Richtig, genau. Ja. Wie würdest du denn das Gefühl zu deiner jetzigen Freundin beschreiben? Es ist schon ziemlich intensiv, aber das ziemlich ist intensiv. Ja, das ist aber bei der anderen eigentlich auch so. Ich meine, ich bin jetzt mit der jetzigen seit knapp einem Jahr zusammen. Mhm. Und das möchte ich halt auch nicht einfach so aufgeben. Das ist mir halt weiß sie eigentlich, dass du mit der Ex wieder Kontakt hattest oder hast? Ich hab's ihr erzählt, ja, und sie war auch nicht besonders begeistert davon, das kann man sich ja vorstellen. Als du sie dann nach einer gewissen Zeit dann doch wieder gesehen hast, als ihr euch gegenüber gesessen habt, und du sie so angeguckt hast, ging es dir da durch und durch? Ja, schon. Auch gab es auch ein großes Gefühl der Zärtlichkeit? Hättest du sie eigentlich ganz gerne angefasst, gestreichelt, in den Arm genommen? Schon, ja. Hätte ich schon gerne. Also das Bedürfnis war schon da, aber das Bedürfnis habe ich auch in meiner jetzigen Freundin. Deswegen ist es für mich gerade sehr, sehr schwer, damit klarzukommen, weil ich bin eigentlich auch so ein sehr, sehr treuer Mensch. Ja. Also wenn ich in einer Beziehung bin, ich bin wirklich treu, ich gehe nicht fremd oder sowas. Und wie war denn das so in puncto Sexualität im letzten Jahr? Hast du mal ab und zu auch an deine Ex gedacht? Nee, das eigentlich das nicht. Also darum geht es mir eigentlich auch weniger. Also, für mich ist Sex also nicht unbedingt das Wichtigste in der Beziehung, sag ich mal. Und das ist aber sehr schwierig, Thomas. Letztendlich kann niemand und ich auch nicht in dich hineingucken und sagen, da sind mehr Liebespunkte, also musst du dich für die entscheiden. Was ich natürlich schon ein gewichtiges Argument finde, wenn denn die Liebe auch da ist, dass da ein Kind ist. Ne? Richtig, ja. Und dass das Kind eventuell die Chance haben könnte, in einer Familie aufzuwachsen, was natürlich immer schöner ist, als alleine mit einem Elternteil aufzuwachsen. Ja klar, ich habe das auch selber am eigenen Leib erfahren mit einem Elternteil. Ich weiß schon, dass es besser ist, wenn man beide Elternteile hat. Aber und vielleicht war eure Liebe ja wirklich nie kaputt oder sie war einfach nur unterdrückt oder die Außenwelt hat sie nicht gewollt und ihr habt sie verdrängt, diese Liebe. Ja, also sie hat sich jetzt halt auch bei mir gemeldet, weil sie jetzt auch erfahren hat, dass ich alleine lebe und nicht mehr unter dem Druck sozusagen von meinem Vater stehe. Und da hat sie sich dann halt auch bei mir wieder gemeldet, auf dessen hin. Und hatte sie denn in der Zwischenzeit auch eine Beziehung? Ja, sie hatte eine Beziehung bis vor anderthalb Monaten ungefähr. Und sie hat aber auch gemeint, also sie konnte mich trotzdem nicht vergessen die ganze Zeit. Hast du denn auch viel an sie so gedacht die letzten Jahre? Ja, gedacht auf jeden Fall, klar. Und halt auch viel an das Kind auch und so, ne? Auch so mit Traurigkeit daran gedacht, dass das alles nur so gekommen ist, wie es gekommen ist? Ja, das schon, ja. Ach, Thomas. Eigentlich würde ich ja so gern sagen, wenn du jetzt so ein bisschen andeuten würdest, dass du mit deiner jetzigen Freundin dich zwar gut verstehst, aber das ist auch nicht so das ganz Optimale ist. Ich würde dir so gern sagen, dann geh zu deiner ehemaligen Freundin zurück, weil du auch eine Verantwortung trägst, weil das Kind da ist und ihr tragt Verantwortung. Aber ich weiß ja nicht, wo letztendlich das Herz am heftigsten hinschlägt. Das weiß ich nicht. Das weiß ich ja selber nicht. Ja. Das ist es ja. Wann hat sie eigentlich jetzt wieder Kontakt mit dir aufgenommen? Wie lange ist das her? Das ist jetzt knapp 2 Wochen her. Das ist ja noch sehr frisch. Ja, ich finde ja bei solchen Sachen, dass man da ruhig mal ein bisschen die Zeit wirken und für sich oder gegen sich arbeiten lassen sollte. Das habe ich auch zu ihr gesagt, dass wir auf jeden Fall sehr viel Zeit brauchen, aber ich meine, man muss sich ja noch in einer gewissen Zeit auch wieder mal kennenlernen. Ja. Also ich finde auch, das ist auch okay, es ist auch kein Akt der Untreue deiner jetzigen Freundin gegenüber, wenn du zumindest dich damit innerlich jetzt ein bisschen beschäftigst. Ja, es ist schon heikel, klar, aber nur so geht es. Ich würde an deiner Stelle jetzt erstmal ein bisschen abwarten. Mal gucken, was das in dir alles anstellt, auch der neue Kontakt jetzt, auch dieser Wunsch, das ist ja alles ganz was Besonderes, ne? Vielleicht entwickelt sich von ganz alleine eine Entscheidung. Du wirst es nicht heute und nicht morgen per Kopf entscheiden, glaube ich nicht. Ich bin eigentlich gar nicht so in der Lage dazu, das zu entscheiden. Das entscheidet sowieso nicht der Kopf, das entscheidet letztendlich hinter der Bauch, das Herz, nicht der Kopf. Klar. Und lass dir mal noch ein bisschen Zeit, das sind gerade erst 2 Wochen. Wenn du jetzt gesagt hättest, das geht schon 2 Monate so, dann wäre es heikel, aber 2 Wochen finde ich noch okay. Warte mal noch ein paar Wochen oder einen Monat, vielleicht 6 Wochen ab und da muss man sehen. Wenn du magst, kannst du gerne auch nochmal anrufen, dass wir dann nochmal miteinander reden und die neue Lage besprechen. Ja, gut, okay. Ja, Thomas, also lass es mal langsam angehen. Alles klar. Viel Glück, alles Gute. Okay. Tschüss. Danke und viele Grüße an dich und dein Team. Dankeschön, Thomas. Tschüss. Okay, tschüss. Bevor die nächste Anruferin kommt, möchte ich noch ein bisschen von meiner Postecke, die ja ganz zerfleddert ist, heute vortragen. Rausgesucht hatte ich zum Beispiel von ein sehr charmantes Fax von René aus Berlin. Die Berliner sind ja immer sehr charmant. mag ja die Berliner, da schreibt er, oh Gott, Domian, bitte kaufe dir endlich neue Klamotten, dein Hemd ist ja schrecklich. Aber Grüße an dich und dein Team. Er bezog das auf gestern oder vorgestern. Ich hatte, glaube ich, naja, vorgestern hatte ich das blaue Hemd an, das ist schon ein bisschen älter, aber da kann ich euch zu sagen, ich hatte vorgestern ein blau kariertes Hemd an. Folgender Hintergrund, dieses Hemd ist schon ein bisschen älter, ich gebe es zu, aber in der Nacht von Samstag auf Sonntag lief im ZDF ein langer Fernsehbericht über die Backstreet Boys. Und in der Tat, ein Backstreet Boy hat exakt das gleiche Hemd wie ich auch habe. Und dann habe ich das wieder aus meinem Kleiderschrank hervorgekramt und dachte mir, wenn die Backstreet Boys das anziehen, dann kannst du das in der Sendung auch mal anziehen. So kam es. Dann nimmt ein Schreiber Bezug auf Peter. Der Schreiber heißt Peter und er nimmt Bezug auf Andreas. Andreas war vorige Woche in der Sendung. Er ist Bundeswehrsoldat, war im Kosovo und hat uns erzählt, dass er psychisch sehr, sehr seelisch, sehr große Probleme hat mit all dem Leid, das er dort gesehen hat und hat sich sehr lange ja hier mit mir unterhalten. Peter, der Schreiber, schreibt, der Anrufer Andreas ist ein Weichei. Er ist die große Auslösung für den Auslandseinsatz einsacken, dann großartig rumjammern, das sind die Richtigen. Und der will auch noch in den Rettungsdienst, der läuft doch bei einem Unfall davon. Ich finde diese Beurteilung sehr ungerecht, lieber Peter, und habe den Andreas sehr ernst genommen. Und ich finde, auch ein Soldat hat ein Recht darauf, solche Gefühle zu zeigen und sie hinterher zu äußern. So, dann Pascal aus Bochum schreibt, moin Domian, erstmal dickes Lob an deine Sendung, denn ich finde sie echt spitze, leider kommt sie meiner Meinung nach mindestens eine Stunde zu spät. Wenn du ein wenig eher talken würdest, würden garantiert auch mehr Schüler, wie zum Beispiel ich, deine Sendung regelmäßig verfolgen. Lieber Pascal, dieses Problem ist fast so alt wie diese Sendung. Ich sehe das genauso, aber ich kann es leider nicht ändern. Das liegt nicht in meiner Macht. Und dann schreibt Pascal weiter, trotzdem bleib wie du bist und komm bitte nicht auf die Idee, deine Sendung irgendwann abzugeben. Denn auf dein Riesenpublikum sind auch andere Talkmaster scharf. Siehe Rückseite. Diese Rückseite ist eine sehr schöne Fotokollage. Vielleicht ihr Fernsehmenschen könnt das wahrnehmen. Den Radio-Zuhörern beschreibe ich das mal. Da sitzt ein Mensch hier in meinem Studio. Und da steht unten nicht Domian und die Telefonnummer, sondern da steht Lemle. Das ist doch unsere nette Kollegin vom Südwestrundfunk, die immer so schön lacht und so schön lange Psychotherapien auf dem Sender macht. Brigittchen, ne? Heißt sie, glaube ich. So, das war der Rest meiner Postecke. Nicole, 25 Jahre alt. Ich grüße dich. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Nicole, was ist dein Thema? Ja, ich habe ein sexuelles Problem. Mhm. Und zwar geht es darum, seit unser Sohnemann auf der Welt ist, mhm. Er ist jetzt etwas über ein Jahr alt, läuft bei mir sexuell eigentlich gar nichts mehr. Mhm. Das heißt... Du lebst mit deinem Mann, mit deinem Freund zusammen? Mit meinem Mann. Mit deinem Mann. Mhm. Mhm. Aber ich habe absolut, auf gut Deutsch gesagt, null Bock. Null Bock? Jo. Null Bock auf deinen Mann und null Bock auf dich selbst auch? Ja, null Bock auf Sex so allgemein. Mhm. Also du onanierst auch nicht? Nee. Mhm. Überhaupt keine Ambitionen für. Mhm. Also das ist, ja, früher war das halt alles ganz anders und ja, für meinen Mann ist das halt ziemlich schwer. Wenn das jetzt so eine lange Zeit schon geht, könnte ich mir vorstellen, dass es sicher schon zu Spannungen oder fast zu Krisen geführt hat in der Beziehung, oder? Ja, zu Spannungen, ja, weil man spricht halt darüber und ich merke das ja auch selber, wie frustriert er ist. Mhm. Aber ja, ich kann da auch nichts dran ändern. Mhm. Weil ich habe es dann, er hat mich immer bedrängt so ein bisschen und ich habe es dann gemacht, um ihm Gefallen zu tun. Mhm. Aber man hat im Hinterkopf dann immer, oh Gott, ne, so. Wäre es doch mal bald vorbei. Ja, hoffentlich ist es gleich vorbei. Mhm. Also überhaupt keine Lust empfinden. Nee. Mhm. Überhaupt nicht. Mhm. Hast du denn schon mal versucht, das hört man ja ab und zu von Frauen, die nach einer Schwangerschaft keine Lust auf Sex haben, ab und zu. Und da gibt es dann vielfältige Erklärungen, die medizinisch begründet sind, manche sind psychologisch begründet. Hast du denn versucht, mal dich selbst so ein bisschen wieder so auf diese Spur zu bringen, dass du so ein bisschen dich zelebriert hast mit Selbstbefriedigungsversuchen mal? Hast du das mal angetestet? Nee. Das hat mir mal eine Frau erzählt in der Sendung, die ähnlich genauso angefangen hat wie du gerade. Mhm. Und dann aber weiter erzählte, dass es ihr gut geholfen hat, sich gar nicht erstmal mit dem Mann einzulassen und die Erwartung, der Erwartung Rechnung tragen zu wollen, sondern sie hat erstmal ganz von unten wieder angefangen, mit sich selbst Spaß zu finden. Mhm. Aber das ist jetzt ein Einzelfall gewesen und ich weiß nicht, wie es bei dir begründet ist. Hast du mal mit deinem Frauenarzt darüber geredet? Vielleicht ist es ein hormonelles Problem. Ja, nee, ich habe jetzt erst im März wieder einen Termin gekriegt, dann werde ich das auf alle Fälle zur Sprache bringen. Mhm. Aber sonst, nee. Ich habe vorhin mit einer Freundin darüber gesprochen, mein Mann war dabei. Mhm. Und ja, nur mal so um zu hören, was sie so sagt. Und sie meint auch, vielleicht ist es psychisch bedingt oder sowas. Mhm. Aber ja, wie gesagt, keine Ambitionen dafür, ne? Gibt es denn so im Alltagsleben schon mal so erotische Momente, dass du auf der Straße jemanden siehst oder im Fernsehen, wo du denkst, ah, das ist schon erotisch und kribbelt schon so ein bisschen in dir? Gar nicht. Ganz im Gegenteil. Es war ist noch gar nicht so lange her im Fernsehen. Ja, einen ganz normalen Film haben wir da uns angeguckt und da kam halt auch so eine sexuelle Szene und ich habe mich da richtig drüber aufgeregt. Drüber aufgeregt sogar? Ja, das war wirklich nur ein ganz normaler Film und ich habe dann gesagt, mein Gott, gibt's denn jetzt nur noch diese Szenen im Fernsehen, überall wo man hinguckt, immer nur diese Szenen und ich fand das ja irgendwie schon abstoßend. Du hast vorher wirklich, warst du mit Spaß bei der Sache? Ja. Und hast auch gut deine Orgasmen genossen und alles mitgemacht. Ja. Mhm. Ich würde vorschlagen, Nicole, zweigleisig daran zu gehen. Einmal, du hast bald einen Termin bei deinem Frauenarzt, mit dem offen drüber zu reden. Dann würde ich gerne, dass du mit meiner Psychologin jetzt redest, nach unserem Gespräch hier, mit der Elke, die vielleicht aus der psychologischen Sicht auch noch ein paar Sachen zu sagen kann. Mhm. Ja, machen wir es so. Ja, gut. Du legst auf und wir rufen dich wieder an. Jo, alles klar. Alles Gute, damit du wieder Spaß kriegst und das wieder richtig läuft. Tschüss. Ja, danke schön. Tschüss. Klaus, 38 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Klaus, über was unterhalten wir uns? Vielleicht in Anlehnung, was gerade die Vorrednerin gesagt hat. Ja. Also ist vielleicht ein bisschen diffiziler. Mhm. Ich bin verheiratet, ich habe mittlerweile 3 Kinder. Mhm. Und wie lange verheiratet? Seit 15 Jahren. Mhm. Ich habe aber in der ganzen Zeit immer die Neigung gehabt, Dessous, Frauenkleider zu tragen. Mhm. Und vor allen Dingen dann in den Situationen, so wie gerade auch die Vorrednerin gesagt hat, wenn wir, also ich mit meiner Frau oder meine Frau mit mir weniger Sex gehabt habe. Es scheint irgendwie so zu sein, dass, ich mag es einfach, diese Dessous zu sehen und... Also wenn du sexuell ausgeglichen warst, wenn es richtig abgegangen ist bei euch zu Hause, dann hast du diese Lust nicht verspürt? Weniger. Mhm. Ja. War das vor der Ehe auch schon so? Ich glaube ja, ich weiß es nicht ganz genau. Ich kann mich daran erinnern, dass ich so als 15- oder 16-Jähriger die Gelegenheit genutzt habe, wenn zu Hause oder im Geschäft meiner Eltern Möglichkeiten waren, darauf Zugriff zu nehmen, ich das auch genutzt habe. Wie haben deine Eltern ein Geschäft für die Dessous gehabt, oder wie? Nein, die Eltern hatten ein Lebensmittelgeschäft und... Ach, da werden solche Sachen angeboten auch. Und dann wurden da halt auch Strumpfhosen verkauft. Strumpfhosen, ja. Ja? Mhm. Also fing es dann doch schon recht früh an. Ja. Also mit 15, 16. Also da meine ich mich zu erinnern, dass da auch die Nahrung gewesen ist. Mhm. Wie bist du dann, als du dann schon ein bisschen älter warst, an diese Sachen rangekommen? Es handelt sich offensichtlich nicht nur um Strumpfhosen, ne? Damit fing es an. Mhm. Und habe dann die Situation halt auch immer gemocht, wenn halt zum Beispiel ein BH oder ähnliches rumgelegen hat, das dann auch anzuziehen. Achso, von deiner Freundin, von deiner Frau? Ja. Mhm. Weiß die Frau das? Sie weiß darüber, dass ich es mag, die Strumpfhosen ein bisschen auch anzuziehen. Mhm. Wir haben das was sagt sie dazu? Gesprochen. Das sind da sehr offen. Sie weiß es, aber aber sie kann es nicht akzeptieren. Mhm. Also es ist schon eher so ein Tabu. Thema für euch. Ja. Wir können darüber reden, aber ich kann es halt nicht so öffentlich machen. Also du kannst nicht im Wohnzimmer rumlaufen, wenn sie da sind. Das heißt, du hast Kinder, du bist verheiratet, da ist eigentlich auch immer viel los in der Wohnung. Du musst dir schon so Nischen suchen, wo du das dann mal für dich praktizieren kannst. Ja. Dann ziehst du ein BH an und eine Strumpfhose oder einen Slip von deiner Frau vermutlich. Oder kaufst du dir auch eigene Sachen? Es kommt auch vor, dass ich mich traue, in den Laden zu gehen und Strumpfhose zu kaufen. Aber es bleibt dann bei Strumpfhosen, nicht ja. bei irgendwelchen anderen, nein. Weiß ich, Spitzen, Unterwäschen oder sowas, das nicht. Hm. Was machst du denn dann? Dann hast du diese Sachen an und beschreib mir mal, was du dann in deiner Wohnung, in dem Zimmer tust. Ja, ist auf den Punkt gebracht, ne? Ich find's klasse, ich find's geil und dann meistens mal selbst, ne? Mhm. Es ist aber, das ist ganz klar, ne? Ich habe versucht, das irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Und es ist schon so, dass es halt irgendwelche Fantasien sind, Projektionen sind, ne? Mhm. Fantasien welcher Art und welche Projektionen? Dass ich mir wünsche, dass meine Frau sowas tragen würde. Ach so. Das heißt also, wenn die Frau so etwas trägt oder richtig sich ausstaffieren würde, so nach deinem Geschmack, ja. würdest du es gar nicht selbst anziehen brauchen wollen? Vermute ich mal. Mhm. Hast du denn deiner Frau schon mal diesen Wunsch nahegelegt? Ja. Und macht sie es nicht? Es ist nicht ihr Ding. Mhm. Es ist nicht ihr Ding, aber ich meine, man verbiegt sich vielleicht auch nicht so sehr, wenn man dann so ein bisschen dem Partner entgegenkommt. Hat sie es nicht gemacht? In letzter Zeit, denke ich, durch die Gespräche und dass ich es öffentlich gemacht habe, findet sie so ein bisschen Gefallen. Ne? Also achso, ja, aber das ist schon ein Hoffnungsschimmer. Ja. Aber? Ich weiß es nicht, ob es in dieser Form, wie ich es praktiziere, einfach okay ist, ne? Mhm. Ne? Und ob ich sie dann nicht mit überfordere und ob so meine, die Tabus und die Grenzen, die ich damit überschreite, in ihrem Sinne und auch hier im Familienleben, ja. Also ich finde schon mal sehr, sehr beachtenswert, dass du das, wenn auch vielleicht erst in letzter Zeit, aber immerhin, sehr offensichtlich mit ihr besprichst. Mhm. Ne? Und wenn, das finde ich erstmal gut. Und ich glaube, dass man als Partner, jetzt im Falle deiner Frau, auch auf sowas bis zu einem gewissen, in einem gewissen Maße gut drauf reagieren kann. Wie gesagt, man verbiegt sich ja nicht so schnell. Du forderst von ihr jetzt nicht unglaubliche Dinge, die überhaupt nicht ihr Ding sind. Das kann man ja als Partner auch ein bisschen spielerisch angehen, sich mal irgendwie ein bisschen geil anzuziehen oder, weiß ich jetzt, das ist alles nur im Rahmen des sehr relativ Normalen, was du da erzählst. Du verlangst ja nicht, von deiner Frau, dass sie dich grün und blau schlägt oder so, weil du darauf stehst. Ne? Das ist ja noch recht harmlos, finde ich. Jetzt sehe ich gerade auf unsere Uhr, Klaus, unsere Sendung ist gleich zu Ende. Ja. Ich möchte dich bitten, auch noch dran drauf aufzulegen und wir rufen dich gleich nochmal an. Ja, danke. Ja? Alles Gute, tschüss. Okay, ciao. In der Technik Markus Liebetanz, morgen sind wir wieder da mit einer offenen Sendung, mit einem offenen Talk, Radio Einwagens live und WDR Fernsehen. Für den hektischen Schluss entschuldige ich mich. Das kriegen wir morgen wieder besser hin. Macht's gut, schafft's. Bis dann. Ciao.